löschen die Lichter aus. Weiter geht's im Dunkeln, nein, im Dunkeln nicht. Ihre Augen funkeln, gib das rechte Licht. Licht und Fackel kommen, geben düsteren Schein. Ineinander verschwommen, blinkt das Blut so rein. Überall liegen fahle Leichen in buntem Gemisch. Schon vor seinem Bade sitzt der Tod am Tisch. Rache ist unser Elixier. Da fahren die Klingen wie von selber heraus. Von den Pfeifen und Schlingen löschen die Lichter aus. Weiter geht's im Dunkeln, nein, im Dunkeln nicht. Ihre Augen funkeln, gib das rechte Licht. Löschen die Lichter aus. Weiter geht's im Dunkeln, nein, im Dunkeln nicht. Ihre Augen funkeln, gib das rechte Licht. Da fahren die Klingen wie von selber heraus. Von den Pfeifen und Schlingen löschen.